Ja, herzlich willkommen zum Packers Podcast Folge 21, Falcons Week oder auch die Post-Mike McCarthy-Era. Ich habe mir heute Unterstützung gesucht beim Markus, den ihr letzte Woche schon gehört habt oder ich glaube vorletzte Woche. Da haben wir noch Joe genannt, heute ist er unter seinem wirklichen Namen unterwegs. Markus ist nebenbei auch noch Admin der Packers Nation Austria bei Facebook und in der Gruppe Austrian Cheesehead Gruppe unterwegs. Beide findet ihr bei Facebook. Moin Markus. Servus, grüß dich. Hallo Marco. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, sehr gut. Ist auch immer gut, international vertreten zu sein, dass das Ganze auch für alle Fans hier nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich etc. passt. Genau. Ich habe schon gut gestartet gerade, ich kann mich nicht mal mehr artikulieren. So perplex bin ich von diesen Playoff-Chancen, die jetzt dahin sind, aber ja, dazu später noch ein bisschen mehr. Ja, gehen wir mal kurz auf den Fahrplan einfach an. Du hast schon angesprochen, wir haben letzte Woche gegen die Cardinals gespielt. Da gibt es die ein oder andere Konsequenz, die wir aus dem Spiel mitholen dürfen und mitholen müssen. Da gehen wir dann im zweiten Punkt drauf ein. Der dritte Punkt ist dann ein Stück weit vorgegriffen, was wir in zwei diskutieren. Und zwar ist es die Trainersuche. Und dann geht es auch schon weiter. Ich meine, die Saison ist noch nicht rum. Von daher gucken wir uns auch nochmal an, was ist denn im Roster passiert? Was ist auf dem Injury Report los? Und wie können wir die Saison ausklingen lassen? Nächste Woche steht nämlich das Spiel gegen die Falcons an. Da sprechen wir im letzten Teil drüber. Wollen wir auch direkt mal loslegen, oder? Ja, finde ich gut. Machen wir das. Dann Sonntag 19 Uhr haben wir gegen die Cardinals gespielt. Was willst du zum Spiel sagen? Das ist quasi so wie letzte Woche. Viel zum Spiel sagen kann man eigentlich nicht, weil wir wissen alle, was danach passiert ist. Wir werden dann noch kurz danach einsteigen noch zu den ganzen Themen. Aber was ich wieder sagen will, was positiv aufgefallen ist, weil es gab so viel Negatives eben, wie Strafen, wie Playcalling, wie Verletzungen, wie Pass Rush hat teilweise nicht funktioniert. Einfach bäh. Okay, nein, aber was wirklich positiv war, war wieder Aaron Jones. Fand ich wieder sehr gut. Devontae Adams, sehr gut. Ich sage es schon die ganze Saison zu meinen ganzen Leuten hier in der Packers Nation Austria Gruppe, Feed Adams. Adams gehört gefüttert und Rodgers macht das, finde ich, eigentlich jede Woche ziemlich gut, weil ist eh klar, er ist der Nummer 1 Receiver, Jordy Nelson ist mehr da, es ist ein Greg Jennings nicht mehr da, es ist ein Donald Driver nicht mehr da, es ist auch ein Finley nicht mehr da, sind seine Randall Cobb ist jetzt wieder zurück gewesen, ja, der hat auch wieder ein paar coole Catches gehabt, aber ja, der bringt halt auch seit, glaube ich, ein, zwei Jahren nicht mehr wirklich was auf die Reihe, aber wurscht, egal. Wie gesagt, Devontae Adams, Aaron Jones und Jair Alexander. Jair Alexander hat nämlich auch in die Special Teams returned und das hat mir auch sehr gut gefallen. Das war sehr agil, war sehr flink und ja, fand ich einen guten Ersatz zu Trevor Davis eigentlich. Ja. Der auch wieder verletzt ist, ne? Aber find ich schön, dass du dich auf die positiven Aspekte konzentrierst. Wenn ich mich da anschließen soll, ich muss mal sagen, Jimmy Graham ist bekannt, der Junge hat den Daumen gebrochen, ist aber trotzdem letzte Woche positiv aufgefallen, auch wenn er nur in Anführungszeichen 50 Yards gemacht hat, hat er immerhin 8 Receptions, das ein oder andere auch für ein wichtiges First Down. Man hofft mal langsam wirklich, dass Aaron Rodgers und Jimmy Graham da ihre Chemistry finden, damit die beiden auch wirklich in der Red Zone endlich mal auf Touchdown-Jagd gehen können. Ansonsten, ja, aber man merkt aber auch von Spiel zu Spiel einfach, dass da die Chemistry immer besser wird, finde ich zum Beispiel. Und dass er immer mehr Targets bekommt doch. Das stimmt, ja. Also ich sag mal, letzte Woche dann, die vorletzte Woche, ein bisschen weniger. Ich denke, da hat man auch noch nicht wirklich gewusst, wie das mit dem Daumen wirklich funktioniert. Scheint aber ganz gut zu laufen. Also er hat auch das ein oder andere Mal blocken können, auch in der Vorwoche schon. Da ist er mit Sicherheit eingeschränkt, aber nicht so stark, wie man das Ganze hätte befürchten können. Ansonsten, ein, zwei negative Sachen muss man vielleicht doch noch sagen. Wir haben mit Aaron Rodgers einen der talentiertesten Quarterbacks der NFL-Geschichte. Ja, wie ist sein Quarterback-Rating? Wenn man es aufrundet, sind wir bei 80. Ja, was ist so sein Career-Durchschnitt? Etwas über 100. Also das war wirklich gegen eine schwache Arizona-Defense nicht so viel. Und wenn wir bei schwache Arizona sind, Josh Rosen hat ein Passer-Rating von 61,2. Das heißt, Aaron Rodgers war noch besser als Josh Rosen, was natürlich jetzt nicht unbedingt der Anspruch sein kann. Aber wir wurden von einer Offense auseinandergenommen, die wirklich in Defense, die in Rushing und in Passing vorher die Nummer 32 der Liga waren. Gerade das Run-Game, 182 Yards haben wir zugelassen. 182 Yards Run. Ja, das ist schon bitter. Man darf nicht vergessen, die Cardinals haben nach wie vor einer der besten Running Backs in der Liga, nämlich David Johnson. Auch wenn der jetzt die ganze Saison über halt nicht wirklich präsent war oder teilweise halt nicht so präsent wie die Jahre davor, sei es jetzt wegen seiner Verletzung oder sei es wegen dem System, aber ja, dadurch haben sie aber Chase Edmonds haben sie gut eingebaut, weil die hat ja dann zwei Rushing Touchdowns gehabt gegen uns. Absolut. 5 Carries, 53 Yards, 10,6 Durchschnitt, 2 Touchdowns, also Jo, Had a das sagt ja day. alles, glaube ich. Had a day, ja, Ja, den hatten wir einfach nicht am Radar, glaube ich. Das hatte der Mike Bedien, unser Defense-Koordinator, glaube ich, nicht am Radar. Der hatte dachte eben, er war wahrscheinlich sein Third Down Back quasi zum Blocken oder eben für eine Check Route eben. Aber dann kamen Laufspielzüge und ich glaube, da haben wir uns einfach überrumpeln lassen von den Cardinals. Gut, man muss auch zugutehalten, damit wir wieder zum Positiven dann kommen. Die Defense war ja prinzipiell auch nicht schlecht. Und Run Game ist halt wirklich schwierig, weil du hast Mike Daniels auf der IR, kommen wir später noch zu. Das heißt, der fehlt uns natürlich auch in einem Run Defense, schöner Run Blocker natürlich. Ja, von daher, das macht es mit Sicherheit auch nicht unbedingt einfacher, wenn man da gegen den Run verteidigen will. Ja, willst du noch irgendwas sagen zum Spiel? Ein kurzer Fun Fact noch nebenbei. Aaron Rodgers hat ja quasi Josh Rosen vor der Saison, wie er gedraftet wurde, quasi hat er für ihn einen Mentor gemacht und die haben, glaube ich, ein oder zwei Tage zusammen trainiert und Aaron Rodgers hat ihm Josh Rosen ein paar Tipps und Tricks gezeigt oder gesagt, wie er sich halt irgendwie, wie er sich am besten in die NFL eingewöhnt oder was er machen soll, was er nicht machen soll. Ja. Kann man sich eben anschauen auf YouTube sogar, glaube ich. Da gibt es einen NFL Network Channel auf YouTube und da kann man sich das anschauen. Ist ganz interessant. So als kurzer Key Fact, Fun Fact so nebenbei. Habe ich auch gesehen. Sah aus, als hätten die beiden auf jeden Fall Spaß gehabt. Aber. Jo. Und beide kommen ja aus dem Cal University, also ja, Genau, ja. College. Gut, dann gehen wir doch mal weiter. Also, Spiel selber war jetzt nicht so prall, trotzdem weitreichende Konsequenzen, auch nach dem Spiel. Eine habe ich eben schon angemerkt. Max hat es auch die Woche sehr schön in unserem News Post, weiß gar nicht, kam glaube ich gestern raus, nochmal geschrieben: Mike McCarthy wird nicht länger den Mike McCarthy Way zur Arbeit nehmen. Finde ich ganz schön. Ja, also wird aktuell sehr, sehr viel drüber diskutiert. Mike McCarthy ist nicht mehr unser Trainer. Von daher, Markus, war es die richtige Entscheidung, Mike McCarthy zu feuern? Wenn ja, war es die richtige Entscheidung, ihn zum jetzigen Zeitpunkt zu feuern? Ich denke schon, dass es die richtige Entscheidung war. Ob es der richtige Zeitpunkt ist, weiß ich nicht, weil es war nicht alles schlecht einfach. Ich meine, die letzten Saisonen, man hat einfach schon gemerkt, dass das Playcalling einfach immer sehr statisch war, sehr voraussehend. Also für mich zumindest als Packers-Fan, als Football-Fan, der selber eben vor 18 Jahren mal gespielt hat, eben. Ich sehe eine Formation von unserer Offense und mir war sofort klar, okay, das wird das und das wird das. Also ich habe zu 80 oder 90% immer die Plays vorhersagen können, was passiert. Zum Beispiel letztens, ich glaube vor 3, 4 Wochen haben wir gesagt, ah, okay, jetzt kommt die Play-Action, kurzer Pass auf Aaron Jones. Ist passiert. Oder ah, jetzt kommt wahrscheinlich eine Slant-Route auf Davante Adams. Ist passiert. Also wenn ich als Laie quasi, als Nicht-NFL-Head-Coach oder NFL-Analyst oder Spezialist oder Experte das sehen kann, glaube ich, kann es ein Defense-Koordinator von einem NFL-Team auf jeden Fall. Ja, damit hat sich ja dann quasi die Frage nach dem McCarthy-Nachfolger eigentlich schon erledigt, oder? Bist Ja. du quasi aktuell frei? Kannst du den Job übernehmen? Ja, wenn sie mich verstehen mit meinem Wiener Dialekt, dann ja, dann sind wir dabei, Burschen, gehen wir auf Ja, geht's. es wird, glaube ich, schwierig. Also ich glaube, da kriegt selbst IQ, bekommt er Probleme, oder? Das war dann so Arnold Schwarzenegger, ich bin gut war zum Blenken, nicht zum Denken. Ja, auf der. Geil. Sehr gut. Ja, ich weiß gar Ja. nicht. Nein, also um da zurückzukommen, also Ja. McCarthy, ja, war, glaube ich, notwendig, weil es gehört einfach ein frischer Wind rein. Man hat es gesehen eben bei Shanahan, bei den 49ers, man hat es gesehen bei Sean McVay, bei den Rams eben, und so weiter und so fort. Also es gibt jetzt da viele Beispiele, was ich jetzt aufzählen könnte, wo es gut funktioniert hat, und ich denke eben, es gehört einfach wirklich ein frischer Wind rein. Und eventuell eben, ich weiß nicht, ob du jetzt schon zu dem Thema kommen willst, zum Joe Philbin. Ich weiß halt nicht, ob das quasi auch dann die Zukunft wäre, auch als Offense-Koordinator oder so. Müsste mal schauen jetzt da, keine Ahnung. Können wir gleich noch zukommen. Ja, wenn ich darf, würde ich noch gerade ein, zwei Sätze dazu sagen. Ich darf, weil ich das Ganze ja auch moderiere. Ja, ich meine, du hast jetzt das Playcalling auch angesprochen. Du hast auch gesagt, man hat gesehen, da läuft es nicht mehr rund. Also die Beziehung mit Rodgers, ich meine, da ist man immer am Mutmaßen, aber alles, was so der Außenstehende sieht, sah jetzt nicht mehr unbedingt aus wie eine Beziehung, die auf Rosen gebettet ist, dass die zwei da sich in den Armen liegen würden, vor Glück weinen von mir aus noch. Dann die ganze Körpersprache der Mannschaft, ein Analyst hat die Woche ganz nett geschrieben. Das Team hat aufgegeben. Also das Team hatte auch irgendwann gefühlt kein Interesse mehr, McCarthys Job zu retten. Und ich fand es sehr, sehr passend, was McCarthy quasi mit seinem letzten Satz als Packers-Trainer gesagt hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Max hat es für uns übersetzt, auch in dem News-Beitrag. Den kann ich nachher auch mal noch in den Beitrag posten. Er sagte, ich war noch nie in so einer Situation und ich habe keine Ahnung, was ich morgen machen werde. In Klammern hat Max ergänzt mit dem Team. Aber schön zu sehen, ich habe keine Ahnung, was ich morgen machen werde. Hat er so ein Stück weit schon vorausgesehen, dass er morgen, ja, einen Tag danach arbeitslos ist quasi. Und zum anderen, man hat gemerkt, er ist mit seinem Latein irgendwo am Ende. Und bezeichnend finde ich irgendwo auch, ich habe eben noch einen Artikel gelesen, er hat vor der Saison quasi angekündigt, dass das 2017er Scheme, also Offensive Scheme, nicht mehr existiert. Es ist mehr oder weniger in den Müll geworfen worden und sie wollten von Grund auf das Ganze neu aufbauen. Das hat nicht funktioniert. Definitiv nein, hat es nicht. Also ich habe da nicht viel Unterschied gesehen, ehrlich gesagt. Deshalb, also das eine oder andere hat sich geändert. Er hat da schon andere Routes laufen lassen, also nicht mehr diese ISO-Routes, sondern mehr aufeinander aufgebaute. Aber das waren halt nur Nuancen. Von daher denke ich auch, das ist eine gute Entscheidung zum Zeitpunkt. Klar kann man immer sagen, ist einem Super Bowl-Trainer nicht würdig, ihn während der Saison zu entlassen. Aber ich meine, NFL ist Business und irgendwo macht es So ist Sinn, es. vielleicht jetzt schon die Reaktion zu fordern und zu sagen, wir wollen mit einem guten Gefühl die Saison beenden und nicht die Saison quasi mit einem, ja, mit dem Feuern des Coaches beenden, was dann vielleicht auch mit einem negativen Gefühl in die Offseason begleitet. Schöne Info noch, mein auf der einen Seite wirkt es blöd, wie gesagt, einen Coach während der Saison zu feuern, aber McCarthy war heute noch beim Team. Hat laut Medienberichten eine sehr emotionale Rede auch vor seinen ehemaligen Staff, vor seinen ehemaligen Spielern gehalten. Laut Kopp gab es Standing Ovations. Es wäre eine Rede gewesen, die nicht nur über Football, sondern auch viel über das Leben ging. Und ich glaube, ich spreche für eigentlich ziemlich jeden deutschen Packer, wenn ich nochmal sag McCarthy, vielen Dank für deine Arbeit in den letzten Jahren und das meine ich definitiv ernst. Wie bei Ted Thompson, der auch am Ende seiner Amtszeit viel Negatives hören musste, aber er hat großartige Arbeit auch geleistet für die Packers. Er hat einen Super Bowl gewonnen und ich bin mir zu 99,999% sicher, dass McCarthy auch in der Packers Hall of Fame landen wird. Und vielen Dank und alles Gute beim der nächsten Head Coaching Station. Ja, auch von mir alles Gute, McCarthy. Danke für alles. Also wie gesagt, wir hatten einen langen Lauf zusammen, einen guten Lauf und ja, Dankeschön. Dann war es so, dass McCarthy tatsächlich nicht der einzige Trainer war, der gehen musste. Kurz nach McCarthy durfte auch Winston Moss, seines Zeichens ist er Assistant Head Coach, aber auch Linebackers Coach. Und zwar war er seit 2007 bei den Packers angestellt. Quatsch, seit 2006 bei den Packers eingestellt, ist also mit McCarthy gekommen, ist auch ein enger Vertrauter von McCarthy und wird, wie gesagt, zukünftig auch nicht mehr die Linebacker der Packers coachen. Markus? Ja, Entschuldigung, ich habe jetzt ganz kurz den Faden verloren. Ja, nein, da wurde ja gesagt, dass Joe Philbin, unser Interim Head Coach, ihm entlassen hat. Aber ich bin der Meinung, dass man gesagt hat, okay, ja, jetzt hat ja Murphy und gute Kunst haben jetzt McCarthy entlassen. Und ich glaube, sie haben einfach gesagt, pass auf, du übernimmst jetzt quasi dieses Entlassen. Der Joe Philbin entlässt quasi Winston Maus, damit quasi der gute Kunst und der Murphy nicht noch mehr der Buhmann zugeschoben wird quasi. Ja. Weil es gibt ja viele Fans, die sagen, okay, ja, McCarthy-Entlassung war nicht so cool. Und ich glaube, um die ein bisschen zu besänftigen, haben wir gesagt, okay, man überlässt das quasi dann Joe Philbin. Also ich hoffe auf jeden Fall mal, dass es eine abgestimmte Entscheidung aller Beteiligten, oder was heißt aller Beteiligten, aber der Management- bzw. Coaching-Ebene dann auch war. Und ich denke, der Punkt, den ich auch genannt habe, dass er ein enger Vertrauter von McCarthy war, ist mit Sicherheit auch ein Grund, dass man ihn entlassen hat. Und zudem gab es halt noch ein paar merkwürdige Tweets und auch einen etwas diffusen Presseauftritt, der mit Sicherheit auch nicht unbedingt geholfen hat, dass er seinen Job behalten will. Einer, der seinen Job behalten hat, ist Joe Philbin, den hast du eben schon angesprochen. Der [S2] Jo. [S1] Darf jetzt die letzten vier Spiele dabei übernehmen als Interims-Headcoach. Ich denke, der ein oder andere kennt ihn noch nicht, von daher vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu seiner Person. Der Herr Philbin war schon mal 2007 bis 2011 unser Offensive Coordinator, unter anderem in der Season 2010, als wir den Super Bowl gewonnen haben, und 2011, das so ziemlich das offensiv gesehen geilste Jahr war, dass die Packers in der, weiß gar nicht, wie viele Jahrzehnten hatten, haben wir im Durchschnitt 35 Punkte pro Spiel geholt, Top 5 in allen offensiven Kategorien. Von daher war es nicht verwunderlich, dass er danach als Head Coach auch eingesetzt wurde. Und zwar war er von 2012 bis 2015 Miami Head Coach. Das nicht so wahnsinnig erfolgreich mit einer Statistik von 24 Siegen, 28 Niederlagen. Danach dann kurz bei den Colts, meine ich. Und seit 2018, also dieses Jahr, wieder unser Offensive Coordinator. Bevor ich irgendwas sage, ich muss einfach mal ein Zitat von ihm, auch von vor dieser Saison, raushauen. Ich haue es erstmal auf Englisch raus und dann kann man ja ein, zwei Punkte auf Deutsch immer übersetzen. Und zwar hat er gesagt, was seine Aufgabe sein würde, war mehr oder weniger die Frage. Dann hat er dann gesagt, help Mike McCarthy look like the smartest play caller in the league and help our offense score points. Also, er will dabei helfen, dass McCarthy wie der klügste Playcaller der Liga aussieht und will unserer Offense dabei helfen, Punkte zu scoren. Jetzt ist die Frage, hat er das wirklich, oder ich will das nicht mal hinterfragen, aber hat er das versucht und es hat einfach nicht geklappt? Und falls ja, an wem hat es gelegen? An ihm oder an McCarthy? Und wenn es an ihm lag, warum ist er jetzt Head Coach? Ja, ich glaube, das lag auch am McCarthys Ego einfach. Er wollte das einfach, dieses Playcalling halt nicht abgeben, weil er das halt immer gemacht hat eben. Und ja, das hat halt eben, ja, ich glaube, beiden einfach das Genick gebrochen, sage ich einmal. Meinst du, er ist nächste Saison noch da? Puh, schwierig. Ich glaube, sie lassen jetzt einmal einen Interim-Headcoach-Job eben machen, um zu sehen, wie er sich tut. Beziehungsweise wie er eben das Playcalling jetzt, wenn er selber callt quasi, wie das dann funktioniert. Und ich glaube, auf die letzten paar Spiele jetzt gesehen, wird man einfach schauen, okay, wie funktioniert das mit ihm als Playcaller. Und ich glaube, er muss sich jetzt quasi seinen Job erspielen für nächstes Jahr. Vermute ich jetzt einmal. Bei den Packers? Also ja, wenn er bei uns bleiben will, muss er sich natürlich, klar, Davon rede ich jetzt. Also, Ja, ich weiß ja nicht, kann ja sein, dass du sagst, ja, er will Nein, dann. natürlich, er muss sich natürlich auch, wenn er jetzt nicht bei uns bleiben würde, muss er sich ja trotzdem wie soll ich sagen, sein Recht als NFL-Coach, Assistant-Coach oder Offense-Coordinator, wie auch immer, muss er sich ja trotzdem erspielen jetzt da. Und jetzt schaut halt quasi die ganze NFL auf ihn und sagt, okay, pass auf, wie tut er sich quasi die letzten Spiele jetzt von der Saison bei den Packers, eben als Interim-Head-Coach eben und als Offense-Coordinator, der jetzt auch endlich mal die Play Calls, also dass auch die Spiele angibt. Ich bin auch mal gespannt. Also, das wird einer der Punkte sein, auf den wir nachher dann noch eingehen können. Was wird so die Punkte sein, die man sich jetzt wirklich noch im Laufe der Saison anguckt? Ich bin wirklich mal gespannt. Vielleicht überrascht er uns, aber ich gehe aktuell wirklich davon aus, dass wir nächstes Jahr nicht mehr bei uns sehen. Also, ich glaube, wenn man McCarthy als Playcaller, auch offensiver Playcaller, feuert, dann ist auch der, der dahinter quasi das Scheme und alles mit aufgebaut hat, auch irgendwo nicht mehr wirklich haltbar. Aber ja, wenn wir schon bei der Trainersuche sind, ich will jetzt vorab einfach mal sagen, also diskutiert über Trainer wird ja aktuell ohne Ende, es werden Namen genannt, letztens einen Artikel gesehen, 30 potenzielle Kandidaten für den Trainerjob in Green Bay. Also wenn man 3, 4, 5, 6 diskutiert von mir aus, aber 30 Kandidaten? Aber dazu muss man sagen, ganz kurz, Bruce Arians hat ja schon gesagt, er will den Job nicht. Genau. Also den können wir schon mal abhaken. Ja. Deshalb. Oder es ist Taktik, weil Bruce Arians sagt, okay, er will mehr Kohle, dann wenn er es macht. Ja. Also da zu dem ganzen Thema würden wir jeglichen Rahmen sprengen, den wir jetzt in diesem Podcast haben. Zudem sind wir in Anführungszeichen nur zwei. Ich fände es mal ganz interessant und es ist auch der Plan, einen Podcast zu machen, in dem wir wirklich uns diesem Thema auch widmen. Ob das jetzt während der Saison ist oder vielleicht auch im Nachgang. Auf jeden Fall, wenn wir etwas mehr Zeit haben, wenn wir ein paar Infos zusammengesucht haben, wer könnte zu passen etc., gucken wir, dass wir da nochmal ein Stück ausführlicher drauf gehen. Momentan ist es halt reines Gemutmaße, ne? Von daher ein paar sich raussuchen und überlegen, inwiefern die wirklich passen, gerade wenn das dann die vermeintlichen Favoriten sind, macht meiner Meinung nach mehr Sinn. Von Ja, ich würde daher. auch sagen, also es würde wahrscheinlich nach der Regular Season eben, nachdem man sieht, wie er eben auch die letzten Spiele eben angegeben hat als Head Coach und als Offensive Coordinator, dann glaube ich, dann hat man auch ein besseres Bild darüber, Genau. denke ich mal. Dann kann man sagen, okay, bleibt er als Offensive Coordinator, beziehungsweise zieht man in Betracht vielleicht sogar Joe Philbin als Head Coach zu nehmen, weiß man ja nicht. Kann ja sein, könnte ja sein theoretisch. Alles ist möglich, aber nichts ist fix. Aber ja, also wie gesagt, ich glaube, da wäre es wirklich dann nach der Saison, glaube ich, besser darüber zu reden. Deshalb. Also bitte nicht enttäuscht sein, wenn er jetzt hier den Podcast hört. Wir haben eben angekündigt, wir gucken uns die Konsequenzen an. Wir könnten jetzt Aber über Josh McDaniels reden, wir könnten jetzt über Jim Harbaugh reden, wir könnten jetzt über Riddle reden, wir könnten jetzt über. ich habe hier Ja. einen Artikel, bei dem 30 Namen stehen, also wir können über alle reden. Nein, machen wir Nee, jetzt das aber war. nicht, oder? Nee, nee. Aber wenn wir schon bei Trainersuche sind, ein, zwei Worte können wir trotzdem drüber verlieren. Und zwar wurde auch drüber diskutiert, wer hat denn jetzt eigentlich die Entscheidung? Wer darf diesen neuen Trainer, der irgendwann kommt, oder den alten Trainer, wenn zum Beispiel Philbin tatsächlich Head Coach werden würde? Bei wem liegt da die Entscheidung? Und die Antwort ist relativ einfach: die liegt bei Mark Murphy. Mark Murphy ist aufgrund unserer Owner-Struktur der Quasi-Owner, also er vertritt unsere Interessen im Sinne von uns als Fans bzw. uns als Shareholder. Der ich bin leider kein Shareholder, aber Ich leider auch nicht. ich hoffe Wäre ich aber mal gerne. deshalb. Ich hoffe aber trotzdem, dass er meine Interessen mitvertritt, von daher finde ich das ganz passend. Ansonsten ist halt Brian Gutekunst auch für Scouting. Sowohl fürs Player als aber auch Hat er ja auch gemacht, fürs. bevor er GM war, muss man vielleicht kurz Genau. erwähnen. Er hat das Scouting gemacht bei den Packers eben davor. Das heißt, er ist da ziemlich gut bei dabei eigentlich. Also war quasi ja unter Ted Thompson ja immer auch und hat immer gescoutet eigentlich. Genau. War im Ob dann Ted Scouting Thompson auch Department. diesen Rat immer befolgt hat und dann quasi auch das gemacht hat, was er eben ihm geraten hat, ja, haben wir gesehen, glaube ich, war nicht so der Fall. Ich glaube, da war der Ted Thompson sehr eigensinnig damals. Das Sehr würde. eigenwillig, sagen wir so. Das macht zumindest Hoffnung für die kommenden Drafts, ne? Ja, nein, aber ganz kurz zu dem noch Thema würde ich sagen, ich würde eigentlich, haben, gerne haben, dass Murphy quasi in gute Kunst die komplette Freiheit gibt dafür, darüber. Weil er hat gute Kunst als GM jetzt da, genannt letztes Jahr, und ich würde es wirklich gut finden, wenn jetzt Murphy sagt, pass auf, du bist jetzt GM, du hast diese Entscheidung zu treffen. Genau, das Weil dann wäre. wäre quasi dieser Stempel von gute Kunst wirklich auf den Packers oben. Weil dann würde man wirklich sagen, okay, passt, ja, das ist jetzt gute Kunst. Das wäre halt die Machtstruktur gewesen, wie sie vor der Saison war. Da kurz einfach ein bisschen Exkurs. Ted Thompson hatte quasi die komplette Macht. Wir haben jetzt das Ganze ein bisschen aufgeteilt. Also Mike McCarthy hat jetzt direkt an unseren Quasi-Owner Mark Murphy berichtet. Genauso hat gute Kunst an Mark Murphy berichtet. Und genauso macht es Russ Ball. Das ist so ein bisschen unser Finanzguru-Vertrags, also irgendwie so ein harter Hund, der die Verträge aushandelt und da wohl auch recht gut sein soll. Und ja, jetzt ist es so, dass gute Kunst halt nicht mehr die Macht hat, alles alleine zu machen, wie es Ted Thompson hatte, sondern sich da immer mit Mark Murphy abstimmen muss. Und das wird wahrscheinlich, auch wenn du sagst, es wäre sinnvoll, sehe ich prinzipiell auch so, kannst aber auch, sag mal, dafür ist man nicht genug drin, wirklich beurteilen, werden die gemeinsam abstimmen, wer der Coach sein wird. Russ Ball wird da maximal in Vertragsfragen ein Wörtchen mitzureden haben. Genauso aber auch Aaron Rodgers. Da war nämlich vorher die Frage, inwiefern hat denn Aaron Rodgers da einen Einfluss? Der wird Naja, gehört, aber nicht am Prozess beteiligt. Wie findest du das? ja, da wurde ja gesagt in der Pressekonferenz eben von Murphy und von Gute Kunst wurde gesagt, Rogers hat hier quasi nichts zu entscheiden, aber ihre Türen vom Büro sind immer offen und Rogers kann jederzeit quasi seine Meinung dazu abgeben. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf hatte, Genau, glaube ich. ja. Also wenn ich es richtig jetzt übersetzt habe vom Englischen. So habe ich es auch verstanden. Also er wird Okay. gehört, wird aber am Ende, wenn zum Beispiel drei Kandidaten zur Auswahl stehen, nicht sagen dürfen, guck doch mal, ich will jetzt unbedingt den haben. Kann er zwar sagen, ob es dann so passiert, ist dann die andere Sache. Was muss denn ein Coach, der sowohl Offense als auch Defense, also unser komplettes Team betreut, Special Teams gehören ja auch dazu, mitbringen, dass er unser Head Coach werden kann und dann auch noch erfolgreich. Also mitbringen. Ich glaube, viel, viel, viel. War das jetzt was Österreichisches? Nein, das war jetzt nichts, das war jetzt einfach ein Hänger von mir. Da musste ich jetzt gerade an den Hänger denken, wie du mit den Vikings vor 2 Wochen gequatscht hast. Und wie er, glaube ich, da, glaube ich, nämlich 2 Minuten lang einen Hänger hatte. Und, Nein, Entschuldigung, das, ich schweife schon wieder ab. Ja. Nein, also was er mitbringen sollte, es sollte einfach Offensive Mind auch sein, denke ich, weil Mike Petit macht seinen Job, glaube ich, in der Defense ganz gut. Ich glaube, das sollte man auch lassen. Das Call, Defense Calling auch. Ich glaube, der macht das wirklich gut. Also der hat die Saison wirklich schon einiges weitergebracht, was Dom Capers die letzte Saison nicht geschafft hat, finde ich. Auch wenn wir teilweise nicht so gut ausgeschaut wieder haben mit der Defense, aber das ist auch leider verletzungsbedingt eben. Jetzt überhaupt eben, wo Mike Daniels und Mohammed Wilkinson in der O-Line weg ist eben, also schon der O-Line, der D-Line natürlich, weg ist. Was soll er mitbringen? Er sollte auf jeden Fall Kreativität mitbringen. Er sollte neue Wege gehen. Nicht quasi so eingesessen wie McCarthy, quasi so, ja, ich ziehe mein Ding durch, ich will meinen Sturschädel durchbringen, sondern er sollte auf das Umfeld hören, er sollte quasi mit Rodgers harmonieren, er sollte mit dem Team harmonieren, er sollte mit den anderen Coaches harmonieren, mit Murphy, mit Gute Kunst, er sollte einfach harmonisch sein. Also er sollte einfach in unsere Organisation, in unsere Franchise reinpassen einfach. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Sehr gut. Ja, sehe ich ähnlich. Also ein wichtiger Punkt wird sein, Aaron Rodgers Vertrauen, sein Respekt ist, glaube ich, Haupt, ja eigentlich, also dieses steht und fällt, wenn Rodgers dem Playcaller nicht vertraut, keinen Respekt ihm gegenüber hat, dann braucht er gar nicht erst anfangen bei uns. Also ich denke, sollte er entweder durch sag mal, Erfahrung mitbringen oder durch Erfolg in den vergangenen Jahren. Und natürlich, wie du sagst, kreatives Play Calling mit Roger Stempel, sage ich, ja, Stempel. Play Action beispielsweise, Routes, die aufeinander aufbauen. Soll aber auch natürlich darstellen, Rodgers ist ein Improvisationstalent, hat er oft sein müssen, wegen des Playcallings auch. Aber das kann man natürlich auch nutzen. Also man kann entsprechend auch die Plays ohne, natürlich mit Reads, aber mit verschiedenen Optionen einfach machen und die nutzen. Und gerade Play-Action, Rodgers scrambled gerne außen. Play-Action ist da eigentlich prädestiniert für. Oder quasi das Ganze, diese ganzen Routen so aufbauen, das quasi auch zu trainieren, dass man sagt, okay, man macht seine Routen und sobald quasi der Receiver sieht, pass auf, Roger scrambled raus, gibt es einen Plan B, einen fixen und die alle Receiver wissen, wenn er nach links und nach rechts scrambled, müssen sie quasi schauen, bin ich Man gedeckt, bin ich Zone gedeckt und renne ich dann nach links, rechts, nach hinten oder nach vorne. Also quasi das, was eigentlich McCarthy schon eingebracht hat. Finde ich auch einen guten Impuls, den er da gemacht hat, zu sagen, McCarthy scrambled glaube ich nicht so gern. Aaron Rodgers. Genau, der scrambled ein bisschen lieber. Ja, also den Punkt kann man mit Sicherheit auch übernehmen oder das ist ein Punkt, der definitiv zu Rodgers auch passen muss. Ja. Aber da hat man auch gesehen zum Beispiel, eben das funktioniert halt nur mit eigentlich Davante Adams. Eben der 4. und 4, Passing-Touchdown auf Davante Adams mit diesem Toe-Tap-Catch, der war wirklich grandios war. Das war zum Beispiel ein typischer, man hat gesehen, er scrambled dann noch ein bisschen nach links, nach rechts und deutet dann Davante Adams darüber. Und hat ihn dann wirklich genau so hoch auch geworfen, eben, also ein Highball geworfen, dass ihn quasi keiner dazwischen fangen kann. Nur Davante Adams hinten in der Endzone. Genau. Und das. Ja. Also das ist auch das, was, also Entschuldigung, auf was ich jetzt hinaus wollte, das ist auch das, was zum Beispiel unseren jungen Receivern fehlt. Diese Erfahrung einfach, diese Chemistry. Und das hat der Davante Adams natürlich die letzten Saisonen schon mitbekommen, eben beziehungsweise mit Rodgers auch trainiert eben und das kennt er schon. Und das ist halt das eben, was halt noch fehlt eben. Das fehlt bei Graham, das fehlt bei den Rookies eben, weil die das halt nicht gewohnt sind eben. Weil die davorigen Quarterbacks war einfach, ja, wenn es nicht funktioniert hat, dann haben sich die meisten Quarterbacks rausgeschwemmt und haben den Ball weggeworfen. Das siehst du oft eben bei einem Breeze oder bei einem Brady, dass die Bälle wegwerfen oder halt lieber den Sack kassieren und den Ball saven. Das ist halt was eben, was bei Rodgers nicht so oft ist. Der rennt dann selber oder eben rennt nach links, nach rechts und den ganzen Spielzug dann um 10 Sekunden sogar verzögern teilweise. Also, ja. Das ist halt was wirklich eben, glaube ich, sein Stempel ist von Rodgers, eben sein Markenzeichen. Also das ist ein Blaze Extend, das ist der Extension. Also ihr merkt gerade, Markus bewirbt sich gerade wieder indirekt auf den Trainerposten, fängt hier an zu analysieren und mit Fachwissen zu glänzen. Also der Mann hat Bock, also schreibt die Bewerbung. Ja, ich glaube, wenn die mich jetzt so sehen würden, eben mit meinem Star Wars Shirt und mit meiner Batman-Schlafjogginghose, dann so, jetzt bin ich echt. Würde ich vielleicht Pluspunkte bei Rodgers kriegen, weil ich glaube, er steht auch ein bisschen so auf nerdiges Zeug oder so. Also zumindest steht er auf dem Dude. Das stimmt. Das wissen wir. Nein, aber ich schweife schon wieder ab. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt, spätestens jetzt, das erste Mal froh, dass wir hier einen Podcast ohne Videoaufnahme machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da ernst bleiben kann. Du würdest mich sehen, wie ich in meinem Wohnzimmer im Kreis laufe und mit dir rede und gestikuliere und artikuliere mich irgendwie da versuchen, irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht kann ich mal einen Satz irgendwie sauber aufbauen und zu Ende bringen. Ich habe schon überlegt, warum du so außer Atem bist, das erklärt es dann. Okay. Ja, ich renne im Kreis. Also ich bin jetzt, glaube ich, 10-mal im Kreis gelaufen, wie in meinem Couchtisch herum. Okay. Ja, irgendwann krebs ich ein. So. Zurück zum Podcast. Also wir können hier noch eine Stunde quatschen, aber ich glaube, irgendwann schaltet ihr jeder ab. Ne? Also wenn wir einfach nur noch über Star Wars etc. am Labern sind, reden wir doch lieber über noch was Unrealistischeres als Star Wars, nämlich die Playoffs. Jetzt habe ich es, glaube ich, schon vorweggenommen, was du sagen wirst, oder? Ja, einfach nein. 1%, Leute, wirklich. Also hört bitte auf damit. Ja, 1%, ja, aber da müssen so viele Dinge passieren. Einfach nein. Wirklich. Also allein die Roster-Moves, was wir auf die wir dann auch noch zurückkommen dann werden, die erklären das schon. Also da sind wir dann quasi schon ein bisschen, ich sage mal, bei einer kleinen Tank-Mission, sage ich mal. Sehr gut. Ich glaube, das Thema ist abgehakt. Du hast auch das nächste schon angesprochen. Die wichtigste Frage oder eine der wichtigsten Fragen ist jetzt, beziehungsweise ich habe bisher echt wenig drüber gelesen, aber die Frage, to tank or not to tank. Was sagst du? Ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, also alleine eben, das werden wir dann, wenn wir noch kurz danach dann noch dazu kommen, zu den ganzen Roster-Moves und so, was gerade passiert ist eben. Ich vermute, dass man einfach jetzt die gewissen Spieler, die man jetzt da quasi auf die IA gesetzt hat, einfach zu schonen eben und fit werden zu lassen und einfach für die nächste Saison dann wirklich zu 100% zu haben. Und deswegen vermute ich mal, es ist schon quasi ein kleines Tanken schon dabei. Gut, dann nehme ich da mal den Hinweis an und sag, wir gucken einfach mal kurz auf die Roster-Moves. Dann würde ich auch noch mal kurz was zu dem Thema sagen, danach einfach. Und zwar war das Ganze schon letzte Woche. Wir wollen es aber noch mal hervorheben, weil es, glaube ich, letzte Woche nicht noch mal explizit gesagt wurde, weil es zu kurzfristig war. Und zwar haben wir eben schon angesprochen, dass Mike Daniels auf der Injured Reserve gelandet ist. Er hat, als er sich verletzt hat, schon angekündigt, dass er nicht weiß, ob er die Saison nochmal ran kann. Die Entscheidung, dass die Playoffs quasi rum sind, oder ja, wie gesagt, irgendwo bei 1% die Wahrscheinlichkeit ist, hat die Entscheidung oder ist die Entscheidung jetzt relativ einfach getroffen. Er wird dieses Jahr nicht mehr spielen. Genauso sieht es bei Trevor Davis aus. Der hat einen sehr, sehr kurzen Abstecher nur noch gemacht ins Roster, hat, glaube ich, ein oder zweimal returnen dürfen, hat sich dann direkt wieder am Oberschenkel verletzt und ist jetzt schon wieder auf der Injured Reserve. Ähnlich sieht das Ganze bei unserem Cornerback Kevin King aus. Letztes Jahr schon auf der Injured Reserve seine Saison beendet. Dieses Jahr genau dasselbe. Er hatte ein Setback. Also seine Verletzung ist wieder ein bisschen schlimmer geworden. Er hat dieses Jahr 6 Spiele gemacht. Ich denke, auch wenn es um die Playoffs gehen würde, hätte er vielleicht das ein oder andere Spiel noch gemacht. So sagt man, die Saison ist rum, erhol dich und komm nächstes Jahr wieder zurück. Könnte eine wichtige Stütze sein, gerade wenn er fit ist, wäre das echt gut. Und unser dritter Running Back, der Tre Carson, ist ja genauso auf der Injury Reserve. Ich meine, von dem werden wahrscheinlich die wenigstens was gehört haben, weil man, ich weiß nicht mal, ob er einen Snap gespielt hat. Also ich könnte mich, glaube ich, nicht erinnern, ihn auf dem Feld gesehen zu haben die letzten 2 Wochen. Genau, also Vielleicht. nö, aber ich habe jetzt auch keinen Snap Okay. Count auf. Also, Okay. wenn dann, glaube ich, also gelaufen ist er definitiv nicht, maximal mal irgendwie geblockt oder in Special Teams oder so. Einen haben wir noch, weißt du wen? Warte mal. Ich komme, ich Na, sag's. genau, Ibrahim Campbell. Genau, meiner Meinung genau, hat man nach. erst vor kurzem geholt. Genau, ich glaube, 2 Spiele hat er jetzt gemacht, hat auch in den 2 Spielen meiner Meinung nach gut gespielt. Zum Beispiel letzte Woche gegen die Cardinals auch 8 Tackles fabriziert. Finde ich ein bisschen schade, dass er jetzt auf der IR gelandet ist. Kann man logischerweise nichts machen. Aber hätte ich ganz gerne in den letzten 4 Spielen nochmal gesehen. Jedes ist ja bekannt, dass wir jetzt bei den Safeties nicht so dicke aufgestellt sind. Von daher wäre das einer, den man nächstes Jahr vielleicht doch wieder sieht. Aber du hast ja eben schon den positiven Part gemacht. Hast du im Kopf, wer alles neu bei uns im Active Roster ist? Man wurde Kendall Thomason, genau, wurde vom Practice Squad, ja. Und der Trey Matthews. Genau. Also warte mal, Entschuldigung. Also man hat Kendall Thomason vom Practice Squad aktiviert und ich glaube Strong Safety Trey Matthews und Jason Thompson, die sind zum Practice Squad dazugekommen. Ja. Dann habe ich noch ein paar. Der ein oder andere, oder denk mal, hoffen mal, alle, die das Spiel gesehen haben, haben auch mitbekommen, dass unser Wide Receiver, liebevoll auch Jesus Jordy genannt, Jake Kumerow, ist wieder im Active Roster. Der wurde von der Injured Reserve reaktiviert. Hat letzte Woche auch seinen ersten NFL-Catch und auch das erste NFL-Spiel gemacht. Also herzlichen Glückwunsch, lieber Jesus Jordy. Ich weiß noch nicht, was ich von dem Spitznamen halten soll, aber ist auf jeden Fall recht eingängig durch die Frisur. Aber ich mag seine Körperhaltung, also sein Einsatz einfach. Der, wenn der an der Line steht, der hat einfach eine gewisse Präsenz, finde ich, Absolut. als Receiver. Ist auch einfach ein guter Route Runner, oder? Ich glaube, Rodgers hat ihn eh auch schon am Anfang der Saison oder beziehungsweise in der Preseason hat er ihn ja schon gelobt gehabt eben und hat große Stücke auf ihm gehalten. Ich glaube, da warnte der Adams genauso. Absolut. Also ja, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr dann mehr von ihm sehen. Das ist auch so einer, Beziehungsweise dieses Jahr noch halt genau, vielleicht. bei dem man sich freut, dass er noch ein paar Spiele hat, bei denen man zugucken darf. Ne? So, Ja, einfach ein bisschen Praxis sammeln, einfach in der Regular Season. Ist genau. gut für ihn. Dann haben wir noch im Active Roster neu den Danny Vitale. Der war auch letzte Woche schon dabei, ist aber auch erst kurzfristig in den Active Roster gestoßen. Haben auch ein paar Snaps gesehen von ihm, dass er als Fullback eben aufgestellt war. Genau, und auch neu haben wir den Fadel Brown. Ist ein Defensive End von den Raiders. Ein undrafted Free Agent dieses Jahr gewesen, ist von den Raiders entlassen worden. Wir haben ihn uns geschnappt. Hat auch schon das ein oder andere Spiel gemacht. Soll mit Sicherheit einfach ein bisschen der Tiefe auch dienen. Und denk mal, auch ganz nett ist, wenn man jetzt den ein oder anderen Spieler ausprobieren kann zum Ende der Saison und schon mal sieht, ist der was, den wir nächste Saison auch wieder nutzen können. Ein Spieler, der genau auch in diese Kategorie fällt, wäre so Defensive Back Natural Jamerson. Der wurde von den... Genau. Kommt aus Wisconsin. Wisconsin Native ist bei den oder von den Saints in der 5. Runde gedraftet worden dieses Jahr. Wurde da entlassen, ist bei den Texans gelandet. Wurde da entlassen. Jetzt bei den Packers, endlich wieder zu Hause. Ja, welcome back. Eine Neuigkeit haben wir noch. Die neuen Practice Squad Mitglieder hat euch Markus ja schon verraten. Und zwar haben wir, wenn wir von Practice Squad reden, auch unseren O-Liner Adam Pankey da drauf. Der ist zwar, wie gesagt, nicht im Active Roster, aber kann sich trotzdem über eine ordentliche Gehaltserhöhung freuen. Und zwar verdient der Mann jetzt sage und schreibe 555.000 Euro. Ist zwar jetzt nicht so wahnsinnig viel für einen NFL-Spieler, aber wenn man vorher nur $129.000 verdient hat, ist es nicht so verkehrt. Hintergrund ist einfach, der Mann ist wohl recht begehrt, sollte oder hat Interesse von einem anderen Team urgegeben. Die Packers haben gesagt, nö, Pankey wollen wir behalten. Und haben gesagt, komm, dann bekommst du mehr Gehalt. Und Pankey hat gesagt, okay, dann bleibe ich lieber bei den Packers. Ich nehme an, dass der durchaus eine Option bekommen hat, in den nächsten Jahren in der O-Line den einen oder anderen Snap zu sehen. Ansonsten würde er wahrscheinlich nicht bleiben. Natürlich dann auch dann noch das, also der Aspekt, dass du sagst, okay, du musst wieder umziehen. Ich meine, als NFL-Spieler kann das natürlich jederzeit passieren, wissen wir ja, dass man da oft viel umziehen kann, muss, wird. Aber ja, mit mehr Geld im Practice Squad, glaube ich, würde jeder sagen, okay, passt, bleibe ich. Deshalb, ich hocke auf der Bank und bekomme dafür Geld, ist doch super. Ansonsten haben wir einen noch vergessen letzte Woche und das war, beziehungsweise zwei, das war Safety Eddie Pleasant, den wir uns auch an den Roster geholt haben. Er hat schon 79 Career Games gemacht, da ist auch der Punkt, einen Veteran ins Team zu holen. Safety sind wir, wie gesagt. Der aber viel Ding gespielt hat, viel Special Teams gespielt hat. Genau. Und dafür haben wir aber Linebacker Corey Toomer haben wir entlassen letzte Woche. Auch ja, alles noch vorm Spiel passiert. Und dazu wurde noch gekommen, ist noch gekommen Malcolm Johnson zu dem Practice Squad, auch ein Fullback. Den hätte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Na, den habe ich noch auf dem Schirm. Ja, es ist recht viel, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Änderungen in den letzten Wochen. Das ist schon nicht ohne. Jo, dann vielleicht nochmal kurz zu dem To Tank or Not To Tank. Du hast schon angesprochen, einige Spieler jetzt auf dem IR. Trotzdem würde ich sagen, wir tanken nicht. Also wir haben 4 Spiele, wir haben 2 vor eigenem Publikum, 2 gegen Division-Rivalen, gegen die Bears, gegen die Lions. Also, ja, ich sag mal, die Leistung dieses Jahr war teilweise einfach so beschissen von manchen Spielern. Jeder, der nächstes Jahr für die Packers auflaufen will, sollte jetzt wirklich, ich habe es so schön geschrieben, oder meiner Meinung nach schön geschrieben, Selbstlob, Arschbacken zusammenkneifen und jetzt in den letzten Spielen einfach nochmal alles geben. Also man hat gesehen, gute Kunst ist einer, der aufräumt, der lässt nicht groß mit sich diskutieren, hat Exempel statuiert und ich glaube, der hat keine Panik, der irgendwelchen Spielern zu sagen, hier, Playbook, zurück mit dem Ding, du bist ab sofort nicht mehr unser Spieler und das war es dann auch. Zudem sind wir eine Franchise, die keinen Owner hat, der irgendwie mal sagen könnte, Leute, ihr verliert jetzt alles. Die Fans, die einen Arsch voll Geld bezahlen, ins Lambo Field zu gehen, die sich einen Arsch abfrieren, sorry für die Wortwahl, im Dezember draußen bei Eiseskälte zu hocken, sich die Spiele anzugucken. Die haben absolut keinen Bock nach den Auswärtsspielen, die sie im Vermeintlichen oder im Zweifelsfall dann auch schon gesehen haben. Also ich habe da einige kennengelernt, die waren dieses Jahr auf jedem Auswärtsspiel. Ich kann mir vorstellen, die haben langsam echt keinen Bock mehr. Und allein für solche Leute ist es absolut wert oder notwendig, nochmal zu zeigen, dass die Saison nicht total für den Arsch war, dass wir Spieler im Team haben, die total Bock haben, für Packers zu spielen, die sehen, dass es ein Privileg ist, diesen Spielertunnel entlang zu laufen, wo dann draußen Tausende, Zehntausende von Fans einfach nur schreien und da draußen wirklich alles zu geben und nicht mit einer Haltung da rumzulaufen, wie nach dem Motto, ich habe keinen Bock und der Playcall ist scheiße und es geht auch an einen gewissen Aaron Rodgers. Also ihr erwartet jetzt von jedem, und da gucke ich halt auch schon mal in Richtung Falcons, dass jeder zum einen nochmal alles gibt, zum anderen auch zeigt, warum er dieses Jersey trägt und warum er auch, ich habe gerade angesprochen, den Kollegen mit den 555.000 Euro, wenn wir auf der Arbeit sitzen und keine Bock-Einstellung haben, sind wir relativ schnell weg. Und das will ich definitiv in den letzten Spielen auch nicht mehr sehen. Ich will jetzt sehen, dass da jeder nochmal alles gibt. Und ich persönlich freue mich drauf, die letzten Spiele nochmal zu sehen. Das ist jetzt so ein Stück weit Preseason. Man kann Spieler testen, man kann ein bisschen das Scheme auch austesten. Und beispielsweise spielen wir nächste Woche gegen Julio Jones. Da wird es gut zu sehen sein, ob Jerry Alexander beispielsweise gegen ihn spielt und solche Sachen. Also von daher, ich würde gerne jedes Spiel nochmal gewinnen. Mir ist ja relativ egal, ob wir nachher den 12. Pick, den 16. oder den 20. haben. Hauptsache nochmal ein paar Spiele. Wir haben sowieso zwei Picks. Deshalb. Und die Saints auch noch. Aber bei den Saints wird es wahrscheinlich ein sehr später Pick werden dann. wenn nicht vielleicht sogar der 32. Pick dann. Das wäre aktuell jetzt nicht so unwahrscheinlich. Von daher, scheiß drauf. Ja, aber man hätte zwei Picks zum Beispiel, um sich zum Beispiel nach vor zu traden. Das ist natürlich auch sehr interessant, wenn man sagt, okay, man will wirklich sagen, man braucht O-Line, Pass Rush, irgendwas wirklich Dringendes und man sieht hier einen potenziellen Spieler, den man unbedingt haben will, der weiter vorne weggehen würde, könnte man mit diesen zwei Picks natürlich dann auch aggressiv sein und sich nach vor traden. Und nicht so wie die letzten Jahre von Ted Thompson, dass man nach hinten tradet immer. Ich sag mal, ich kann mich vor zwei Jahren erinnern, eben, ich habe so gehofft, ja, komm, unser Pick, und dann wurden wir in die zweite Runde getradet, wo wir dann Kevin King geholt haben. Ja, der Tag war echt kacke. Also, da bist du so lang munter, hey, als Europäer, und schaust dir den Draft an und denkst da, ja, bitte, endlich, und dann auf einmal bist du schon halb am Einschlafen, auf einmal Trade Alert, fuck, wir sind auf einmal in der zweiten Runde erst Picken dran, Mann. Nee, also da wäre es natürlich schön, wenn man ein bisschen aggressiver ist, eben, und ich glaube, gute Kunst ist das auch, und ich glaube, da könnte man eventuell sogar nach vortraden dann. Aber da greife ich jetzt schon sehr weit nach vor natürlich. Also, Hey, ich weiß, was du meinst, also im Sinne von Traden etc. ist natürlich der Pick bzw. das Tanken dann sinnvoll, aber ich will es ehrlich gesagt nicht sehen und ich kann mir es auch nicht vorstellen, dass man das jetzt durchzieht. Also im Allgemeinen bin ich jetzt echt gespannt auf die Reaktion von Aaron Rodgers auch, wie jetzt dieses nächste Spiel auch ablaufen wird. Und da versuche ich jetzt mal ganz unauffällig Biege zu bekommen zum Spiel gegen die Falcons, wie beispielsweise ein Aaron Rodgers das spielen wird. Wird sehr interessant. Ja, ich bin gespannt. Weil man wird dann auch hoffentlich sehen, ob diese kurzen Pässe von Aaron Rodgers, die nie angekommen sind, die war schon sehr verdächtig waren teilweise, man wird dann sehen, ob diese Pässe dann auf einmal ankommen. Das wäre echt interessant und wenn, muss ich auch sagen, wenn die Dinger plötzlich alle wieder ankommen und die ganzen kleinen Fehler etc. auf einmal aufhören, hat das natürlich ein Geschmäckle. Und ich meine hier Mark Schmurrer, unser ehemaliger Super Bowl Champ unter Brett Favre, hat schon gesagt, Aaron Rodgers wird da nicht ganz sauber aus dem, oder hat ihn sehr, sehr kritisiert und hat auch gesagt, er wird da nicht sauber aus dieser Aktion hervorgehen. Und es hat definitiv ein Geschmäckle. Aber ich glaube, da ist er zu smart dafür. Also wenn er es wirklich absichtlich gemacht hätte, müsste er das quasi aber so durchziehen weiter. Ja, aber ich will ihm jetzt nichts unterstellen natürlich. Entschuldigung, das sind jetzt nur alles Spekulationen von uns beiden natürlich, Leute. Ja, also ihr dürft das Bild jetzt nicht irgendwie uns jetzt dann an den Nagel hängen deswegen. Also es ist von mir wirklich nur spekuliert und das natürlich auf sehr weit entfernter Ebene. Aber es wäre natürlich schon sehr auffällig, wenn auf einmal jetzt diese kleinen Fehler und diese kurzen Pässe auf einmal zu 100% wieder ankommen oder halt zu, ich glaube, 80% oder was, was er normal hat. Weil ich glaube, er ist ja die schlechteste Prozentzahl in der ganzen Liga von allen Quarterbacks, wenn es um Kurzpässe geht, also so 1, 2, 3, 4 Yards-Pässe. Deshalb, da habt ihr definitiv noch einen Grund, das Spiel anzugucken. Ein anderer Punkt ist, ihr könnt ja dann prüfen, ob die Spieler, die wir gleich vorlesen, ob die dann spielen oder nicht spielen werden. Wir gucken uns einfach mal an, wer da im Injury Report aktuell drauf ist. Und zwar haben wir David Bakhtiari, ist aktuell wieder bei Full Practice gelandet. Hatte ja vorher an beiden Knien und auch am Knöchel Probleme. Genauso ist, oh Gott, jetzt habe ich fast einen Fehler gemacht und versucht, einen Vornamen auszusprechen. Und zwar IQ St. Brown. Eguenemus St. Brown. Ich versuche es gar nicht, yes, ich kann mich nur zum Affen machen. Ist auch wieder bei Full Practice. Der hatte sich vorher am Ellbogen wehgetan. Nicht ganz so toll sieht es bei unserem Cornerback Freeland, bei unserem Safety Price, bei Randall Cobb. Aber auch bei Lane Taylor aus, die alle limited unterwegs waren. Genauso ist es bei Clay Matthews. Das heißt, die O-Line ist ein bisschen angeschlagen, aber auch die Defense nach wie vor noch angeschlagen. Und nicht trainiert haben Byron Bell, unser Tackle-Guard, momentan ja eher als Guard Genau. unterwegs. Dann unser Right Tackle, der Brian Bulaga, hat genauso nicht trainiert. Wechseln Brian wir uns Bulaga, ab. Entschuldigung. Nein, und auch Jimmy Graham, aber Jimmy Graham vermute ich mal war wegen einem Daumen bzw. wegen Knie. Man will ihm einfach, glaube ich, schonen. Also ich vermute schon, dass Jimmy Graham wieder spielen wird die Woche. Aber einfach wegen seinen gebrochenen Daumen will man einfach sagen, okay, man will nicht, dass er sich weiter verletzt, beziehungsweise mit dem Knie hat er ja auch schon die ganze Saison über ein Problem. Ja, ich glaube, Knie hat er seine ganze Karriere schon Probleme, glaube ich, gehabt mit seinen Knie immer wieder. Er hat auch, glaube So ich, wie ich das in mittwochs Erinnerung bisher habe. nie trainiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder was heißt nie, aber zumindest seit er Probleme hat, meine ich, wäre mittwochs immer so ein bisschen sein Off-Day. Ist ja auch jetzt schon im fortgeschrittenen Alter, der Mann. Aber was interessant ist, Entschuldigung, weil ich muss jetzt schon wieder zu dem Thema kommen, aber Aaron Rodgers ist nach wie vor auf der Injury Report jede Woche, nach wie vor immer mit Full Practice, aber nach wie vor steht sein Knie noch drauf, gell? Genau. Also, ich glaube, zu 100% ist er noch nicht, heißt das dann scheinbar. Nicht wirklich, ne? Das wäre aber prinzipiell in Anführungszeichen schon alles vom Injury Report. Natürlich sehr, sehr viele Spieler drauf, die. Raven Greene haben wir vergessen, noch Safety. Ah ja, der ist ja auch ganz wichtig. Einige, die wichtig sind, mit Sicherheit, gerade die O-Line ist natürlich extrem angeschlagen. Zum anderen Clay Matthews, wie gesagt. Outside-Linebacker sind wir eh sehr, sehr dünn. Nachdem Nick Perry da auch runter ist, sind wir aktuell noch mit drei OLBs unterwegs, haben deshalb auch den Kendall Donerson aktiviert, damit wir wieder ein bisschen was an der Rotation auch machen können. Da wird es interessant sein, wie sich auch Rodgers gegebenenfalls ohne seine oder viele seiner Stamm-O-Liner schlägt. Jo, jetzt ist die Frage, freust du dich überhaupt noch aufs Spiel? Guckst du es überhaupt an oder? Ja klar, sicher schaue ich mir das noch an. Hallo, also als Packers-Fan steht das außer Frage. Na klar, immer. Auch wenn es jetzt da, wenn wir jetzt da alles verloren hätten und es wäre eine 0 zu, was auch immer, Browns-Season, würde ich mir es trotzdem geben und wäre trotzdem Die Hard Packers-Fan. Go back, go baby, immer. Ja, Können wir die. Kendall Donners, Entschuldigung, jetzt, das ist, damit ich es noch richtig ausspreche, den haben wir ja gedraftet in der 7. Runde, gell? Genau, ja. Ja, und der war jetzt am Practice Squad die ganze Zeit. Ich glaube, der in der Preseason hat er gar nicht so schlecht gespielt, glaube ich, teilweise. Ich Da hat weiß er eh einige es. Snaps auch gesehen. Oder ich glaube, ich verwechsel ihn gerade mit Oren Burks, glaube ich. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Oren Burks hat aber nur 1,5 Spiele in der Preseason gemacht, bevor er sich die Schulter ausgekugelt hatte. Von daher kannst du ihn höchstens mit den ersten 2 Spielen verwechseln. Nee, ich glaube, ich verwechsel ihn gerade mit Gilbert und Gilbert spielt ja im Active Roster. Ja. Ist ja statt Nick Barry gerade gestellt. Gut, dann ansonsten, das Spiel seht ihr, wie gesagt, am Sonntag. Wir spielen gegen die Falcons, kann ich es nochmal erwähnen. Und zwar um 7 Uhr. Ja, kurz zu den Falcons vielleicht ein bisschen was. wer hätte es vor der Saison gedacht, ähnlich wie bei uns? Falcons stehen aktuell mit 4-8 da, sind letzter in der NFC South, also auch gar nicht mal so geil. Sind offensiv gesehen eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs, zumindest was das Passing Game angeht mit Ryan. Darf ich ganz kurz unterbrechen? Ich habe jetzt natürlich einen Fehler gemacht. Ja. Kyler Fackrell ist natürlich auf der anderen Seite, wo Nick Berry stand. Reggie Gilbert ist nur quasi hinter Clay Matthews der Second String. Sorry, nur für die Korrektheit. Jetzt bin ich, also achso, das war vorher auf deinen Preseason. Nee, keine Ahnung. Nee, weil ich gerade vorhin gemeint habe, wegen Reggie Gilbert. Und ich meinte, der steht auf der anderen Seite im statt Nick Berry, aber da steht natürlich Kyler Fackrell. Okay. Kyler Sackrell, natürlich. Ja, liebe Fassack. Ja, er hatte keinen Sack. Ich habe dich wahrscheinlich jetzt aus dem Konzept gebracht, aber ich wollte das nur klarstellen, nicht, dass dann heißt, ah ja, der böse Markus hat jetzt gerade einen Bullshit erzählt. Ach, er erzählt doch nur Bullshit. keine Beleidigung? Okay. Ja, ich war, glaube ich, bei der Passing Offense schon gelandet. Die ist gar nicht so schlecht. Wir haben Matt Ryan, ist nach Aaron Rodgers der bestbezahlte Quarterback der Liga. Trotzdem ist die Total Offense aktuell 10. in der kompletten NFL, machen ungefähr 370 Yards pro Spiel, sind da im Passing sehr, sehr gut unterwegs mit 300 Yards pro Spiel, sind da aktuell 5. Dafür aber in der Rushing Offense sehr, sehr schlecht, aktuell 32. mit 79 Yards pro Spiel. Liegt natürlich auch dran, dass ihr Running Back Freeman auf der Injured Reserve ist. Haben eigentlich einen guten Ersatz-Quarterback, dessen Name mir nicht einfällt, Markus. Ah, du meinst Running Back, Coleman. Was habe ich gesagt? Genau, Coleman. Quarterback hast du gesagt. Nein, Achso, ja. Zweiter Running Back ist natürlich Coleman. Und da hat man die letzten Jahre schon gesehen, dass Coleman auch sehr viel Potenzial hat eigentlich. Genau. Und dass Freeman und Coleman eigentlich hier ein starkes Running Back-Duo ist. Hast du ansonsten was zur Offense der Falcons zu ergänzen, oder? Das ist natürlich, die Falcons sind natürlich sehr, sehr, sehr, sehr stark, sage ich mal, weil durch Julio Jones eben, durch Mohamed Sanu und dann noch der Rookie Calvin Ridley. Mhm. Ja, also die haben wirklich gute, gute Receiver. Offensive Waffen, genau. Und ansonsten kann man auch zur Defense sagen, die ist dann wohl der Hauptgrund, warum die Falcons dieses Jahr 4-8 stehen. Ähnlich wie bei uns in den Vorjahren ist die Offense da das Prunkstück und die Defense maximal durchschnittlich. Insgesamt sind sie die 7. schlechteste Defense der Liga, kassieren knapp 400 Yards pro Spiel. Da geben sich sowohl die Run- als auch die Passing-Defense eigentlich gar nicht mal so viel. Passing 8. schlechteste, Run die 6. schlechteste. Also wenn man da letztes Jahr noch zugeguckt hat bei der Atlanta Defense, ist das schon ein Stück schlechter geworden, oder? Ja, definitiv. Also die Falcons haben da leider ein bisschen nachgelassen. Also leider, vielleicht für uns jetzt Gott sei Dank. Ja, ist aber ja. Dann aber auch dringend nötig, wenn man in der Vorwoche die Cardinals nicht schlägt, obwohl die Defense noch schlechter ist, ist es jetzt ein gutes Vorzeichen, oder? Ich sehe die Falcons mit gemischten Gefühlen. Also das ist wirklich, ich glaube, das ist einfach ein, ja, lassen wir uns überraschen, Spiel, glaube ich. Ich glaube auch. Also ich glaube, da kann man auch gar nicht so viel analysieren. Also man kann da auch anfangen, alles in Kleinteile zu zerlegen. Aber man hat gesehen, dass vorher in der Theorie alles super einfach ist und dann im Spiel trotzdem nichts mehr passt. Also da will ich auch nur nochmal sagen, mir ist eigentlich recht egal, wie das Spiel ausgeht. Ich würde mich über einen Sieg definitiv freuen, aber was ich halt sehen will, ist dieser angesprochene Kampfgeist, dieser angesprochene Bock, einfach Football zu spielen, den Fans auch nochmal zu zeigen, Leute, wir haben euch nicht vergessen, wir spielen hier noch Football, wir versuchen ansehnlichen Football zu spielen und wir versuchen für euch zu gewinnen. Aber wir spielen zu Hause im Lambeau Field und von daher hoffe ich mal drauf, dass das Ding doch nochmal gewonnen wird. Ja, da könnte man es ganz kurz noch erwähnen, eben starke, wenn du gemeint hast, Passing Offense ist ja relativ stark von den Falcons. Weil Calvin Ridley, wie ich vorhin erwähnt habe, ist ja der First-Round-Pick gewesen dieses Jahr von den Atlanta Falcons auf dem 26. Also auf der 26. Pick in der ersten Runde und hat 647 Yards, 50 Catches und 8 Touchdowns. Mhm. Julio Jones hat zum Beispiel 86 Catches für 1323 Yards, aber nur 3 Passing Touchdowns. Hat nicht Ridley Also sogar. Catching Touchdowns, Entschuldigung. Und genauso Mohamed Sanu 45 Rack Yards und 583 Yards hat er gefangen. Also für 583 Yards und auch für drei Touchdowns. Und Austin Hooper habe ich zum Beispiel auch in zwei, drei Fantasy-Teams, hat auch 60 Bälle gefangen, 520 Yards und vier Touchdowns. Also das sind Zahlen, die sind schon gar nicht so schlecht. Nö. Hat nicht Und man Ridley. sieht auch, dass er die Bälle relativ gut verteilt, eben an seine Receiver. Und er hat auch drei starke Receiver damit. Mit Sanu, Ridley, Jones eben und Hooper. Ja, da wird unser Backfield sehr viel zum Tun haben, sage ich mal. Hat Ridley nicht auch innerhalb von zwei Spielen fünf Touchdowns mal gemacht? Puh, da bin ich jetzt überfragt. Ich meine, der hätte so am Anfang der Saison mal richtig heftig abgeliefert. Seitdem aber auch wieder ein, was heißt nachgelassen, aber er ist halt nicht mehr ganz diese Touchdown-Maschine, die er zu Beginn der Saison war. Aber Nein, du hast recht, er hat innerhalb von 3 Wochen hat er 5 Touchdowns gefangen. Das war gegen die Cardinals, das zweite Spiel. Dann gegen die Saints hat er 3 sogar gefangen. Und gegen die Bengals hat er nochmal 2 gefangen. Dann hat er 3 Spiele lang kein Touchdown. Dann hat er gegen die Redskins wieder einen gefangen. Dann wieder 2 Spiele kein Touchdown. Und gegen die Saints hat er wieder einen Touchdown gefangen. kann man mal machen. Ja, Verlieren da wären wir trotzdem. bei seinen 8 Touchdowns dann. Ja, dann kann man. Ja, ist die Frage, gegen wen Alexander denn spielt. Gut, würde ich mal sagen, versuchen wir das Ganze einfach mal zu genießen am Sonntag. Ansonsten hätte ich gern einfach nur noch einen Tipp von dir und eine Bold Prediction. Ja, da habt ihr mich letzte Woche schon rangekriegt und du hast mich schon wieder rangekriegt diese Woche. Ja, Eine nicht Bold vorbereitet. Nicht Prediction. vorbereitet. Das mit dem. Nicht, ja, Ja, definitiv. das. Also auf das bin ich nie vorbereitet, weil ich einfach mich immer hinsetze und jetzt kann man sich ja wieder um 19 Uhr gemütlich hinsetzen und 19 Uhr die Spiele schauen. Das war die Wochen davor ein bisschen, ja, mit Monday Night, Thursday Night, Sunday Night, schwierig teilweise mit Vorschlafen und dann mit einem halben Auge in der Arbeit sitzen am Montag immer oder am Dienstag dann oder eben am Freitag. Oh ja. Ja, nein, also meine Bold Prediction. Ich sag, pass auf, ich lege jetzt mal, ich hau jetzt mal einen raus. Ich sag, Aaron Jones 150 Rushing Yards und 2 Rushing Touchdowns. Devonta Adams 150 Receiving Yards und 2 Passing, also 2 Receiving Touchdowns. Boom! Hut ab. Und Aaron Rodgers mit einem Passer-Rating über 120. Ich hau jetzt noch einen raus. Über 120 mit mindestens einer Completion Percentage von 70% und 4 Passing Touchdowns. Boom. Es hört sich an wie ein, irgendjemand, der bei McDonald's bestellt und einfach nicht fertig wird, Ja, das ist meine ne? fucking, Entschuldigung, wenn ich das so sage, meine fucking Bold Prediction. Ach, ich habe eben schon so viel geflucht. Ich werde mal vorher eine Passworteingabe oder sowas verlangen, bevor man den Podcast hört, dass man eingeben muss, dass man über 18 ist. Wir wollen hier nicht. Naja, und mal die Uhrzeit schaut, wo wir es gerade aufnehmen jetzt. Ja, Ist es für die. eigentlich schon erlaubt? Wir haben 23:09 Uhr, von daher, als wir aufgenommen haben, alle Schimpfwörter sind aktuell erlaubt, ja. Gut, ja. Was ist dein Tipp? Jetzt Mein Tipp. hast du noch im Kopf, was du alles an Touchdowns jetzt eben Ja, klar. Ich habe rausgerufen hast? zwei Rushing Touchdowns an Aaron Jones. Ich habe 4 Passing Touchdowns an Rodgers. 2 davon für Davante Adams. Einer davon geht an Jimmy Graham, weil ich es ihm einfach gönne. Und einer davon geht an Jake Kumaro, Baby. Ah, das wäre nett. Ja, also so würde ich es mal predikten. Also das heißt insgesamt 6 Touchdowns. Habt ihr es gehört? 6 Touchdowns sind es ja, wenn wir 4 Passing haben und 2 Rushing. Das wären 6 Touchdowns. Das heißt, wir werden dann bei Brauchst du einen 6 mal Taschenrechner? 7? Nein. Rechne es bitte vor, es ist so spät schon hier. Ja, du willst hier die Ball Prediction. 6 mal 7 ist meiner Meinung nach 42. 42, puh, ja. Das wäre eine schöne Zahl. Also ich sage 42 zu 20 gewinnen wir es. Ganz ehrlich, Boom. du hast eigentlich alles, was ich hätte sagen können, sowas von vorweggenommen. Also es ist ja. Ja, ich wollte diesmal einen raushauen, weil letzte Woche habe ich ja nicht wirklich einen rausgehaut. War ich eigentlich letzte Woche richtig mit dem, was ich gesagt habe? Weiß ich doch nicht, keine Ahnung. Ich habe letzte Woche habe ich gesagt, ich habe 100 Rushing Yards Aaron Jones und einen Rushing Touchdown Ach so, gemacht. ne, Da war ich ja sehr, sehr zurückhaltend. Aaron Jones war weit unter 100. Der war Ja, aber bei. den Rushing Touchdown hat er zumindest gehabt. Oder was heißt weit unter 100? Ich glaube bei 90 oder so. Warte, ich guck mal. Ja, er war bei 36 Yards. Ja. Hat nicht ganz geklappt. Schade. Ja, ich tippe gar nicht mal auf so viele Punkte irgendwie. Also, auch wenn die Falcons Offense eigentlich echt ganz gut ist oder sehr gut ist, die Defense ist sehr schlecht. Es wird eigentlich auf so ein High-Scoring-Game gehen, aber die beiden Mannschaften sind halt aktuell nicht so wahnsinnig gut drauf. Also ich tippe einfach mal auf ein 24 zu 20 für die Packers. Heißt, ich habe drei Touchdowns und ein Field Goal von Crosby getippt. Wie gesagt, es wird gar nicht so spektakulär. Ich glaube aber, dass Kyler Sackrell die 10 voll macht für dieses Jahr. Das würde meines Ja, Wissens dann nach. machst du die Defense Bowl Predictions jetzt einfach, schau. Ja, ich muss ja irgendwo was suchen, was du noch nicht gesagt hast. Also Kyler Sackrell macht die 10 voll. Ich meine, er hätte bisher 8 Sacks, das heißt, er macht jetzt mindestens mal noch zwei weitere. Und ich glaube, ich habe es letztes Mal schon getippt. Oder? Oder war das jemand anderes? Aber Jair Alexander, ich glaube, es war schon wieder. Ich kann es gar nicht mehr, es ist zu spät. Macht endlich seine Interception und haut einfach noch ein Pick 6 mit drauf. Folglich nach Adam Riese bleiben dann nur noch zwei Touchdowns über. Die verteilen sich auf Aaron Jones und Aaron Rodgers. Also ich gehe von aus, dass Aaron Rodgers weiterhin nicht eine Bombenleistung bringt. Er wird einen Touchdown werfen und Aaron Jones wird den anderen erlaufen. Die andere Bold Prediction ist damit wieder ein Passer-Rating unter 90. Puh. Du willst mich jetzt quasi unterbieten. Ich mache jetzt quasi das Du gehst in eine Gegenteil. andere Richtung, ich verstehe. Ja, es sind übrigens 8 Sechser insgesamt. Genau, deshalb. Also Dann fehlen 22 zwei. Total Tackles hat er und 8 Sechser hat er gerade diese Saison. Ich glaube, wir müssen echt gleich aufhören, ne? Also von uns ist keiner mehr in der Lage, da halbwegs gerade Sätze rauszubringen. Ja, oder sich zu artikulieren. Ja, in Österreich ist das ja eh nicht so. Ja. Spaß beiseite. Ihr merkt, wir sind heute echt gut gelaunt. Also wir lassen uns zumindest mal nicht die Laune verderben von den relativ geringen Playoff-Chancen. Wir sind auch weiterhin guter Dinge, dass man den Packers zuschauen kann und dabei auch noch Spaß haben kann. Und notfalls hilft da auch ein bisschen Alkohol. Wie gesagt, wir sind nach 23 Uhr. Da passt das. Von daher, das war's schon wieder, wollte ich gerade sagen. Aber ich glaube, wir sind doch schon ein bisschen länger unterwegs. Wir verabschieden uns, wünschen euch ein geiles Wochenende und natürlich Definitiv. einen Sieg am Sonntag. Markus, ich danke dir. Wie gesagt, Ja. schaut mal bei Markus vorbei. Entsprechend, insbesondere wenn ihr aus Österreich seid, einfach mal die Packers Nation Austria Seite oder auch die Austrian Cheesehead Gruppe einfach mal reinklicken, vorbeigucken, Markus grüßen. Jawohl. So ist es. Wir machen auch regelmäßig Fan-Treffen hier, also zumindest für die Leute, die aus Wien sind oder Umgebung. Da haben wir ein kleines, schönes Lokal, das ist das Café Benno hier in Wien. Die machen, zeigen in Game Pass über einen Beamer sogar. Gibt es gute Burger, Happy Hour, Cider, Bier. Ja, da treffen wir uns ein, zwei Mal im Monat und schauen zusammen Packerspiele an. Ja, für Werbung hier hast du nicht bezahlt, ne? Oh, Entschuldigung. Was kostet das jetzt dann? Ich Das schneid's machen wir uns dann raus. nach dem, das machen wir uns nach dem Ich Podcast schneid's aus, raus. Ne, wie gesagt, danke weißt dir, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bin übrigens Marco, das habe ich komplett vergessen am Anfang zu sagen. Schreibe ich aber auch irgendwo dazu. Ansonsten ist auch egal. Gute Nacht, bis die Tage. Ciao. Ciao, bitte ich.